Minute deine Seele friert, bist einsam und allein. Verlassen und des Lebens müd, erstarrend dein Gebein. Empfang das Schwert aus meiner Hand und spür den kalten Stahl. Liebkose es, dann liebkost es dich auch, befreit dich von deiner Qual. Komm zu mir und reich mir die Hand und schenke mir dein Herz. Ich halt dich sanft in meinem Arm, vergessen all der Schmerz. Wie Lilien zart dein weißer Hals, meine Lippen netzt dein Blut. Verlangend nun gibst du dich mir hin und der Tod.